6 Uhr und gleich 10 Minuten Deutschland Radio Kultur. Nein, der Herausforderer von Irans Präsident Ahmadinejad will nicht aufgeben. Mir Hossein Mousavi fordert vom Wächterrat die Annullierung der jüngsten Wahl. In der Hauptstadt Teheran kam es gestern am zweiten Tag in Folge zu Auseinandersetzungen zwischen seinen Anhängern und Sicherheitskräften. Die feuerten mehrfach in die Luft und gingen mit Tränengas gegen Demonstranten vor, die Steine auf die Polizei geworfen hatten. Ulrich Tilgner ist jetzt in Teheran am Telefon. Herr Tilgner, wie würden Sie die Stimmung im Lande zur Stunde beschreiben? Ja, es ist auf der Oberfläche sehr, sehr normal. Allerdings, wenn Sie genau hinschauen, es sind wenige Autos auf den Straßen. Zum Teil gehen die Leute nicht mehr zur Arbeit. Das betrifft jetzt den nördlichen Teil der Stadt, das betrifft die Innenstadt von Teheran. Der Protest prägt das Leben mehr und mehr. Es war ja gestern so, dass brutale Schlagstockeinsätze der Polizei wieder zu sehen waren. Es ist auch so, dass das ist eigentlich das Schlimmste der Gewalt, dass Schlägergruppen von paramilitärischen Organisationen gerade gegen die jungen Männer, die immer wieder versuchen zu demonstrieren, vorgehen. Also die Situation ist sehr, sehr angespannt. Aber, und das charakterisiert die Lage, die Taktik ist nicht mehr, sich der Konfrontation zu stellen, sondern auszuweichen, auf die Dächer zu gehen. Gestern gab es um 10 Uhr die berühmten Allahu Akbar-Rufe. Das waren die Rufe aus den Tagen der Revolution gegen den Schah. Da wurde dann zusätzlich gesungen, Tod dem Diktator. Früher hieß es Tod dem Schah. Also die Parallelen sind sehr deutlich. Und wie ich es so einschätze, verstehen die Iraner die Signale. Und der Zulauf für die Opposition wird größer. Heute ist mit weiteren Demonstrationen zu rechnen. Mousavi gibt sich nicht geschlagen. Herr Tilgner, was kann er denn maximal erreichen? Ja, es geht darum, dass die Regierung Ahmadinejad gestürzt wird. Daran besteht ja gar keine Frage, denn wenn der Wächterrat die Wahlen annulliert, dann ist das Ende von Ahmadinejad. Und er wehrt sich natürlich mit seinem Militärapparat dagegen, mit den Generälen, der Revolutionswächter, die hier die Einsätze jetzt kommandieren. Es ist ein Machtkampf vom Feinsten, so muss man das sagen. Es ist sehr zugespitzt. Und wenn dann heute demonstriert wird, denn es gibt ja den Aufruf zur Demonstration, dann wird sich zeigen, ob die Bevölkerung bereit ist, einen weiteren Schritt zu gehen und ob vor allen Dingen die Sicherheitskräfte bereit sind, gegen die Demonstranten ganz massiv aufzutreten. Es gibt heute so eine Art zugespitzte Situation nachmittags. Es ist sehr, sehr spannend, was da dann passiert wird. Die Verantwortlichen von ARD und ZDF haben sich über Behinderungen in der journalistischen Arbeit beschwert. Wie frei können Sie sich denn in Teheran oder überhaupt im Lande bewegen? Also es gelten die alten Regeln. Ich habe noch keine neuen Regeln auferlegt bekommen. Wenn ich ins Land fahre, muss ich das beim Ministerium anmelden. Ich bin im Ministerium gewesen vorgestern, habe gefragt, gibt es was Besonderes? Da hat man mir nur gesagt, die wissen besser Bescheid als wir. Wir sitzen hier, sie sind auf den Straßen. Die Arbeit ist natürlich extrem schwer. Demonstranten wollen nicht gefilmt werden. Auf der anderen Seite kommt die Polizei immer wieder und nimmt, mein Fernsehteam ist auch festgenommen worden. Also ich würde sagen, das sind die alltäglichen kleinen Schikanen, die es immer gibt und die natürlich jetzt willkürliche Ausmaße erreichen, weil es ist ein Machtkampf. Es geht um die Macht in diesem Staate. Und dass Journalisten dort nicht im klassischen Sinne frei arbeiten dürfen, ist in meinen Augen sehr, sehr deutlich. Sie müssen aufpassen. Die Bevölkerung nimmt die Journalisten sehr, sehr stark in Schutz. Also ich bin gestern Nacht noch, das war hier Ortszeit, nach 12, haben die Leute gesagt, gehen Sie nicht noch eine Straße weiter, dort wird es zu gefährlich, Gas, Steine und so weiter. Also man wird sehr aufgepasst, die Demonstranten kommen und sagen, morgen um 4 musst du dort und dort sein. Dann habe ich nachts einen Anruf bekommen. Das sind alles Mechanismen, die in solchen Situationen angewandt werden und die Leute wissen, wie sie sich verhalten und man muss entsprechend auch diese Hinweise aufnehmen und sich verhalten. Und nun nach der Wahl im Iran, die Lage dort bleibt angespannt. Vielen Dank. Am Satellitentelefon war der Kollege Ulrich Tilgner in Teheran. 6:14 Uhr, Deutschland Radio Kultur.